Kundgabe 3936. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.12.1946. Gottes Hilfswille ist größer als die Not. Größer als Gottes Hilfswille ist die Not niemals. Er weiß, weshalb er sie über euch kommen lässt. Und so wie sie ihren Zweck erfüllt hat, dass sie euch zu innigster Verbindung mit ihm veranlasst hat, wird er sie auch beheben und euch sichtlich zu Hilfe kommen. Denn seine Macht ist endlos groß und seine Liebe ist endlos tief. Und so ihr glaubet, dass er euch nicht leiden lassen will ohne Grund, dass er nur Gutes für eure Seelen damit bezweckt, brauchet ihr euch nur ihm und seiner Gnade empfehlen. Und er wird euch helfen in jeder Not und Bedrängnis. Doch immer müsstet ihr das Los eurer Seelen voranstellen. Immer müsstet ihr zuerst darauf bedacht sein, seelisch zu reifen. Das heißt, den Willen Gottes erfüllen. Denn nur allein deswegen seid ihr auf der Welt, dass ihr euch gestaltet nach dem Willen Gottes. Lasset ihr seinen Willen unbeachtet, so müsstet ihr durch Leid dazu veranlasst werden. Kommet ihr aber aus freiem Willen, seinem Willen nach, so wird auch stets das Leid für euch erträglich sein, wenngleich ihr es um eurer selbst und um eurer Mitmenschen willen auf euch nehmen müsstet. Denn in einer Zeit geistigen Tiefstandes, wo die gesamte Menschheit nachlässig ist in der Erfüllung der göttlichen Gebote, wo sie nicht mehr lebt, dem göttlichen Willen gemäß, muss auch über die gesamte Menschheit Leid und Not in verstärktem Maß kommen, soll sie sich wandeln und ihren Erdenlebenszweck erfüllen. Verständlicherweise werden auch die Menschen nun davon betroffen werden, die sich den göttlichen Willen stets zur Richtschnur ihres Lebenswandels machen. Doch immer wird für diese die Not erträglich sein. Immer wird Gottes Hilfe an ihnen offensichtlich zu erkennen sein. Immer wird er sie seine Liebe fühlen lassen und ihnen beistehen. Kraft seiner Allmacht und seiner Liebe, die immer bei den Seinen zum Ausdruck kommen wird. Denn er will ihren Glauben festigen. Er will sich selbst ihnen offenbaren als immer hilfsbereiter, gütiger Vater, der seine Kinder nicht in der Not lässet, so sie zu ihm rufen um Hilfe. Und jede irdische und geistige Notlage soll die Menschen dazu bewegen, ihn zu rufen im Herzen, im Geist und in der Wahrheit. Denn durch innigen Anruf Gottes verbindet sich der Mensch mit ihm und kann die Kraft von ihm entgegennehmen, die nötig ist zum Ausreifen seiner Seele. Und immer wieder gibt Gott den Seinen sich offensichtlich kund. Und wer darauf achtet, der kann von seiner Liebe und Fürsorge täglich und stündlich sich überzeugen. Und er wird ihn im Herzen preisen und loben und ihm danken. Denn keine Not ist größer als die Macht und Liebe dessen, der sie sendet. Immer weiß er einen Ausweg, selbst wenn irdisch die Not unüberwindlich erscheint. Darum glaubet an ihn und zweifelt nicht an seiner Liebe, denn sie erfasset euch und lässet euch nimmermehr aus, auf dass ihr ihn erkennen sollet und sein werdet und bleibet bis in alle Ewigkeit. Amen.